Vergeltung. Warum glauben, wenn ihr die Schiffe mit den Drachenköpfen seht? Es sind Senat, die wilden Orden, Gesandte von Odin, um zu morden. Schwingen ihre schweren Äxte und spalten eure Schädel entzwei. Sie schänden die Mütter eurer Kinder. Raufen, saufen, haben Spaß dabei. Es sind die wilden Horden von Odin gesandt. Verbreiten Angst und Schrecken im ganzen Land. Es sind die wilden Horden von Odin gesandt. Verbreiten Angst und Schrecken, verbrennen jedes Land. Brennende Schreie kleiner Kinder zerreißen die Stille der dunklen Nacht. Wölfe zerfleischen ihre zarten Leiber, während die Meute himmlisch lacht. Horden von Odin gesandt, verbreiten Angst und Schrecken im ganzen Land. Es sind die wilden Horden von Odin gesandt, verbreiten Angst und Schrecken, verbrennen jedes Land.